Kapitel 7, Übung A4. Hören Sie das folgende Verkaufsgespräch. Ergänzen Sie die fehlenden Angaben. Guten Tag, kann ich Ihnen helfen? Ja, wir sind auf der Suche nach einer neuen Mikrowelle. Die Mikrowellen stehen hier rechts. Ich zeige Ihnen gerne ein paar. Diese Mikrowelle hier kann ich Ihnen sehr empfehlen. Es ist die M8150 von Miele. Sie hat ein ganz modernes Design. Die Tür ist aus Edelstahl, der innere Bereich ist schwarz. Die Tür kann nach links oder nach rechts geöffnet werden, ganz wie Sie es brauchen. Welche Leistung hat die Mikrowelle? Die Mikrowelle hat eine maximale Leistung von 800 Watt und verfügt insgesamt über 6 Leistungsstufen. 80, 150, 300, 450, 600, 800 Watt. Die Leistungsstufen lassen sich im laufenden Betrieb verändern. Außerdem ist das Gerät mit einer Quick-Start-Funktion und 9 Automatikprogrammen ausgestattet. Die Warmhalterautomatik ist flexibel einstellbar. Das klingt alles sehr kompliziert. Oh nein, das Gerät ist wirklich ganz einfach zu bedienen. Hier mit diesem Zeit- und Leistungswähler. Sie können damit einstellen, ob Sie Ihr Essen auftauen, garen, backen oder grillen wollen. Es gibt auch einen Sicherheitsthermostaten gegen Überhitzung. Und das Gerät kostet 700 Euro, wie es hier steht? Nein, Sie bekommen das Gerät bei uns schon für 675 Euro. Das ist ein absoluter Schnäppchenpreis. Und das weiße Gerät dort? Das kostet nur 189 Euro. Was ist der Unterschied zwischen beiden Geräten? Ja, das ist das R647W von Sharp, ein Grill-Kompakt-Mikrowellengerät. Es verfügt über eine Mikrowellenleistung von 800 Watt und eine Kombifunktion, Mikrowelle und Grill. Es hat 12 verschiedene Automatikprogramme. Die Leistungsstufen können aber nicht im laufenden Betrieb geändert werden. Außerdem ist dies ein Einzelgerät. Sie können es nicht in einen Küchenschrank einbauen. Und was ist das hier? Dieses Gerät? Das sieht ja toll aus. Oh, das Gerät ist noch nicht im Verkauf. Es ist ein Prototyp, der demnächst in Deutschland auf den Markt kommen soll. Bei dieser Mikrowelle handelt es sich um ein sogenanntes intelligentes Küchengerät. Was bedeutet das intelligentes Küchengerät? Um es kurz zu sagen, ein Anruf mit dem Handy genügt und schon beginnt die Mikrowelle damit, das Essen zu erwärmen. Wenn Sie nach Hause kommen, ist das Essen fertig. Und der Clou, die Mikrowelle lässt sich auch als Kühlschrank nutzen. Diese Idee ist in Zusammenarbeit mit der NASA entstanden. Das ist ja unglaublich. Ja, allerdings lassen sich diese Geräte nicht so einfach in eine normale Küche integrieren. Sie müssen in ein besonderes Netzwerk eingebunden werden und dann können sie über das Internet von einem PC oder einem internetfähigen Handy aus bedient werden. Sehr interessant. Wann kann man so ein Gerät kaufen? Ich vermute im nächsten Jahr. Also ich denke, wir sollten diese Mikrowelle hier nehmen. Die M8150? Ja. Das ist eine sehr gute Wahl.